I. Übung 3. Unterwegs auf der Straße. 3a. Hören Sie den Verkehrsfunk im Radio und kreuzen Sie an, was Sie gehört haben. Es sind auch mehrere Lösungen möglich. Erstens. Im gesamten Stadtbereich von München kommt es wegen Demonstrationen zu Staus und Behinderungen. Bitte umfahren Sie die Innenstadt weiträumig und benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Zweitens. Auf der A8 zwischen München und Salzburg kommt es im Bereich zwischen Irschenberg und Weyern wegen einer Baustelle zu 6 Kilometer Stau. Drittens. Am kommenden Wochenende muss auf den Autobahnen aus dem Süden mit Behinderungen gerechnet werden. In mehreren Bundesländern gehen die Ferien zu Ende und es setzt starker Rückreiseverkehr ein. Bitte stellen Sie Ihre Reiseplanung darauf ein. Viertens. Vorsicht auf der A3 Würzburg Richtung Frankfurt. Zwischen Gollhofen und Marktbreit liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie vorsichtig. Fünftens. Achtung, Autofahrer! Auf der A9 Nürnberg Richtung Berlin kommt Ihnen auf der Höhe der Raststätte Frankenwald ein Geisterfahrer entgegen. Fahren Sie langsam und überholen Sie nicht. Sechstens. Auf der B12 zwischen Mühldorf und München ist auf Höhe der Ortschaft Haag die linke Fahrspur blockiert. Hier ist bei einem Unfall ein LKW umgestürzt. Die Aufräumarbeiten werden noch etwa 2 Stunden dauern. Siebtens. Vor dem Tauerntunnel gibt es etwa 10 Kilometer Stau. Sie müssen mit 1 Stunde Verzögerung rechnen. Achtens. Die Bahnverbindung zwischen Rosenheim und Prien ist unterbrochen. Nach den starken Schneefällen der letzten Nacht sind Bäume auf die Gleise gestürzt. Vermutlich kann der Bahnverkehr heute Nacht wieder aufgenommen werden. Neuntens. Achtung, Autofahrer! Im Bereich Erdinger Moos kommt es zu starker Nebelbildung. Bitte fahren Sie langsam. Die Sicht beträgt stellenweise weniger als 10 Meter. Zehntens. Auf den Straßen Bayerns sind keine besonderen Vorkommnisse zu melden. Der Verkehr fließt ruhig und es kommt zu keinen Staus oder Behinderungen. Weiterhin gute Fahrt.